Domian im WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, die Dienstagnacht. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 live Talk. Hallo, schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf eure Themen und eure Anrufe. Die erste Anruferin heißt Kerstin und Kerstin ist 49. Hallo, Kerstin. Hallo. Hallo. Ja, weshalb hast du mich angerufen, Kerstin? Ja, ich verfolge deine Sendung ja schon Jahre und ich habe da ein kleines Problem und ich möchte gerne deine Meinung mal dazu hören. Ja. Und zwar, ich habe vor einem halben Jahr einen Mann kennengelernt und er hat sich erst in mich verliebt und dann ich in ihn. Er ist aber leider noch verheiratet und ich müsste noch 4 Jahre auf ihn warten. 4 Jahre? Warum gerade 4 Jahre? Das hat finanzielle Hintergründe. Er steckt dann noch in einer Insolvenz. Wir sind 200 Kilometer entfernt voneinander. Und solange müsste er noch arbeiten. Er ist 55. Und wenn das jetzt irgendwie, seine Frau weiß das auch nicht, die Familie nicht. Wenn sie das erfahren würde, wäre das sein finanzieller Ruin. Habe ich zwar jetzt nicht so ganz richtig verstanden, warum das der finanzielle Ruin ist. Ist das wirklich so? Hast du es verstanden? Ja, wie er es mir erklärt hat, ich habe das verstanden. Ja. Er hat es mir wirklich genau erklärt und ich kann das auch nachvollziehen. Ja, also das ist wirklich so, fundiert. Ja. Liegt das auch an der Frau, an der Reaktion der Frau, wenn die dann Bescheid wüsste? Ja, wenn sie Bescheid wüsste, dann hätte sie wahrscheinlich, die sind ja schon über 20 Jahre verheiratet. Und aber die Ehe läuft schon seit 10 Jahren eigentlich nicht mehr oder noch länger sogar. Und ich glaube ihm das auch. Doch nochmal, damit wir alle es auch verstehen. Versuch's nochmal zu erklären, warum er 4 Jahre warten muss. Bis er sich scheiden lassen kann. Wenn er jetzt, würde er gar nichts mehr, da würde alles in die Insolvenz laufen. Ach dann so. Würde er wirklich auf Hartz IV, obwohl er schwer hart arbeitet und im Moment können sie ihm nicht so viel Geld abziehen. Verstehe. Also annähernd, verstehe ich es. Ich ahne es jetzt. Du bist verliebt. Ja. Groß verliebt. Sehr. Sehr. Nach wie langer Zeit wieder mal? Ich war vor dem halben Jahr, bevor ich ihn kennengelernt habe, ein halbes Jahr solo. Und davor hatte ich eine 4-jährige Beziehung, wo ich leider auch durch Gewalt ins Krankenhaus gekommen bin. Oh, also schlechte Erfahrung gemacht. Ja. Sehr schlechte. Da hatte ich eigentlich nicht vor, wieder eine Bindung einzugehen so schnell. Aber es ist nun mal passiert. Jetzt stehst du vor dem Problem, gehe ich auf den Deal ein, 4 Jahre, oder gehe ich nicht darauf ein? Ja, so stellt sich die Frage mir etwas, weil meine Familie haben ihn zwar noch nicht kennengelernt, jetzt erst im Januar, möchte ich zu meiner Familie fahren und ihn vorstellen auch, aber sie interessieren sich nicht so richtig für das Thema oder ich kann mit niemandem richtig drüber reden, weil sie eben... Wie das Vorurteil manchmal, der ist ja noch verheiratet, was willst du mit einem verheirateten Mann? Ja, wer ist deine Familie? Wen meinst du damit genau, konkret? Meine Mutti, meine Schwester, ihre Familie und mein Sohn mit Familie. Ah ja, wie alt? Und die wohnen alle in Thüringen zusammen, ich bin allein hier in Hessen. In Essen? In Hessen. In Hessen, ah ja. Wie alt ist der Sohn? Mein Sohn ist schon über 30, hat selber Familie, 2 Kinder. Du hast es ihm noch gar nicht erzählt oder nur so angedeutet? Doch, sie wissen alle Bescheid. Ich war im Sommer mal zu Hause. Das war, nachdem ich ihn frisch kennengelernt habe und da war ich happy und glücklich und das ist heute noch so. Aber fragt niemals einer nach, wie geht's dir oder ist alles noch okay? Ja, also stehst du mit diesem Problem ziemlich alleine da? Ja. Ja. Wie oft seht ihr euch? Alle 5-6 Wochen mal. Oh, das ist nicht viel. Für 1-2 Tage. Das ist nicht viel. Nein. Telefoniert ihr denn oft? Jeden Tag mehrmals. Ah ja. Und dann auch länger und man tauscht sich dann intensiv aus. Ja, halbe Stunde, Stunde manchmal. Ja. Mensch, Kerstin, das ist eine Frage. Weil ich deine Sendung schon fast täglich sehe. Du bist ein guter Menschenkenner und du kannst so gute Ratschläge geben. Ich weiß immer nicht so... Weißt du, ich glaube, da kann man nur mit der Intuition antworten. Ich glaube, dass du rein aus der Theorie heraus gar nicht entscheiden kannst. sondern du wirst nur entscheiden können aus deinem Gefühl heraus. Und das meine, damit meine ich konkret, wahrscheinlich solltest du dich darauf zunächst einmal einlassen. Und du wirst es dann merken, ob du das aushältst und ob das trägt so lange. Vielleicht sieht die Welt in einem Jahr schon ganz anders aus. Es ist ja erst ein halbes Jahr, diese Beziehung. Ja, ja. Also jetzt zu sagen, aufgrund der Konstellation, ich verlasse diesen Mann wieder, wenn du sehr verliebt bist, ist natürlich Wahnsinn, das kann man ja gar nicht. Jeder Verliebte würde jetzt erstmal sagen, okay, der ist mir so viel wert, ich liebe den und ich versuche es einfach mal. In der Hoffnung, es zu schaffen. Und wenn man das nicht schafft, ja, dann schafft man es halt nicht. So, die Woche über ist alles, weil ich aber ganz alleine hier in Hessen bin. Die Wochenenden und jetzt die Feiertage, davor graut es mich so sehr. Ja. Was denkst du denn so, du hast es ja auch schon wahrscheinlich 100 Mal hin und her überlegt, wohin geht denn deine Tendenz so, wie du dich entscheidest? Ich möchte ihn nicht verlieren. Genau, das habe ich mir schon gedacht. Das heißt, eine, mal theoretisch durchdacht, eine Trennung jetzt zu sagen, nein, das ist mir zu kompliziert, ist mir zu ein komisches Konstrukt, eine Trennung ist nicht denkbar. Meinerseits nicht, nein. Bitte? Meinerseits nicht, nein. Und seinerseits eigentlich auch nicht. Was heißt eigentlich? Ich hatte ihn mal vor ein paar Wochen gesagt, dass ich Angst habe, dass ich das nicht schaffe. Mhm. Und da war er sehr geknickt und traurig. Mhm. Und dann? Ja, und dann, er hat mir Mut gemacht. Ja. Aber ich weiß es, unter 4 Jahren wird nie eine Zukunft für uns beide sein. Mhm. Das ist natürlich eine verdammt lange Zeit, 4 Jahre. Mhm. Und da kann man auch nicht einfach jetzt so leichtfertig sagen, ja komm, das schaffen wir schon. Ich glaube, man kann nur sagen, wir können es versuchen. Und dann musst du für dich entscheiden, ob du die Kraft hast, das wirklich weiterzuführen. Ich würde es so machen. Ich würde es zunächst mal angehen. Wenn ich so verliebt wäre und mir der Typ wirklich viel bedeuten würde, würde ich auch vor so einer komplizierten Konstellation nicht zurückschrecken. Das will ich dir so sagen. Mhm. Aber mir wäre auch ein bisschen mulmig dabei. Das muss ich auch offen zugeben. Ja, weil dann das ganze Umfeld, was willst du mit einem verheirateten Mann? Und das hat doch keine Zukunft und 200 Kilometer Entfernung. Und also weißt du, von dem Umfeld musst du dich lösen. Und wenn die dir noch so viel in die Ohren rein erzählen, das ist alles Quatsch. Mhm. Das ist dein Leben und dein Gefühl und dein Herz. Darauf würde ich überhaupt gar keine Achtung, keine Beachtung legen. Überhaupt nicht. Mhm. Kerstin, versuch es. Und wenn du in einem Jahr oder in einem halben Jahr an einem Punkt angekommen bist, dass du sagst, ich halte es nicht aus, ich kann es nicht mehr, dann kann man immer noch die Notbremse ziehen. Aber im Moment ist das zu früh, glaube ich. Ja, das ist eben das, weil man sich so ich bin eigentlich ein Mensch, der eine Partnerschaft möchte. Mhm. Aber durch die letzte Beziehung war ich dann erstmal geprägt und Wir haben immer vorausgesetzt, dass das wirklich alles so stimmt, dass das nicht vorher geht. Ne? Auf der Basis haben wir jetzt argumentiert. Ja, das ist so. Das ist so. Mhm. Das ist so, ja, das weiß ich. Kerstin, lass uns doch mal in einem halben Jahr nochmal telefonieren miteinander. Lass uns mal so vor Ostern nochmal sprechen. Mhm. Sollen wir mal so verbleiben? Ja. Dann ist schon einige Zeit wieder ins Land gegangen und mal sehen, wie die Lage sich dann darstellt. Meldest du dich nochmal bei uns? Mach ich. Sehr gerne. Und dann gucken wir weiter. Und bis dahin wünsche ich viel Glück und alles Gute und halt durch. Ich danke dir. Gerne. Und macht weiter so. Ihr seid ein tolles Team. Dankeschön, Kerstin. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, das war die Kerstin. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer, unter der ihr uns hier sehr gut und live im Studio erreichen könnt. Und es geht gleich weiter mit Marcel. Und der ist 30 Jahre alt. Morgen, Marcel. Morgen, Domian. Hallo, Marcel. Guten Morgen, Domian. Du machst mal bitte den Ton vom Radio oder Fernseher ganz weg, bitte. Ist es besser? Wir müssen erstmal reden, dann merken wir das, ja. Also ganz runter. Also, guten Morgen. Guten Morgen. Bevor ich meine Geschichte erzähle, ganz großes Lob an dich, an deine Sendung und an dein Team. Mach bitte weiter so. Dankeschön, ja. Sehr nett von dir. Vielen Dank. Ich möchte mich äußern tut der, ich komme gleich zum Punkt, weil ich bin ganz aufgeregt. Ja. Wenn ich rede, merkt man es nicht. Du hattest gestern eine junge Frau in deiner Sendung. Ja. Und die hat sich von ihrem Freund getrennt aufgrund der Epilepsie. Ja, genau. Die waren, ich glaube, 7 Jahre zusammen oder so ungefähr. Ganz und genau. Er hatte 3 ganz epileptische genau. Anfälle. Und sie hat sich von ihm getrennt, weil sie das nicht erträgt, dass er ab und zu diese Anfälle bekommt. Und sie immer Angst hat auch vor den Anfällen. Genau, ganz genau. Und ich kann ihre Seite sehr gut verstehen. Ich muss dazu sagen, ich leide selber unter Epilepsie. Witzigerweise ja. sogar dieselbe Form wie er. Krank mal nennt sich das. Ja. Ich erkläre es ganz kurz. Also derjenige, der das hat, der merkt es vorher nicht. Also der kann weder dafür sorgen, dass er selber sich nichts Schlimmes tut oder den Umstehenden Bescheid sagen. Also ich wache dann... Das kommt von einer Sekunde. Das kommt von einer Sekunde. Ganz genau, ganz genau. Ja. Und bei mir war der Fall ähnlich gestrickt. Ich bin mit meinem Schatz noch nicht so lange zusammen, seit 1. Mai jetzt. Ich hatte über 10 Jahre keinen Anfall gehabt. Ja. Sie hat von Anfang an gewusst von meiner Erkrankung, wie sie reagieren muss. Ah, du hast gleich mal auf den Karten gespielt. Ich habe die Erkrankung. Natürlich, ja. Ja. Natürlich, weil ich muss ja auch meine Medikamente nehmen. Ich muss mindestens einmal im Jahr zum Arzt, zum EEG, zum Gehirnströme messen. Und da habe ich dann natürlich gesagt, pass auf, ich habe dieses Problem. Und da war das natürlich von Anfang an kein Problem gewesen. Ja. Gut, dann ist es aber leider passiert. Nachdem wir 7 Monate zusammen waren, hatte ich den ersten schweren Anfall gehabt, nach über 10 Jahren. Oh. Und war sie dabei? Gott sei Dank, muss ich sagen, war sie dabei. Ja. Weil sie hat auch richtig reagiert gleich in dem Moment. In welcher Situation hast du den Anfall bekommen? Also das war gewesen, nachdem ich am Computer gesessen habe und wir wollten uns dann für Abendbrot was zubereiten und im anderen Moment bin ich dann umgefallen. Also zu Hause, Gott sei Dank zu Hause. Genau, genau, Gott sei Dank. Wie hat sie reagiert? Stabile Seitenlage, viel kann man ja halt nicht machen in dem Moment. Aufpassen, dass man sich nicht stößt, weil man krampft halt auch in dem Moment unwillkürlich. Ja, man sackt zusammen. Genau, ganz genau. Und natürlich Notarzt verständigen, damit man dann in einem krampfendes Mittel bekommt. Ja. So, ja, und dann natürlich ich dann in dem Abend dementsprechend auch kaputt gewesen. Was war kaputt gewesen? Ich war kaputt gewesen, ja. ziemlich an dem Abend. Ja. Also du bist dann ins Krankenhaus gekommen. Wie lange muss man dann im Krankenhaus bleiben? Also müssen, ich hätte am selben Abend wieder rausgehen können, aber dadurch, dass das der erste Anfall nach so vielen Jahren war, ich war so kaputt, ich wollte nur noch schlafen in dem Moment. Und habe dann natürlich auch gesagt, mir ist es lieber, ich bleibe über Nacht noch, falls doch noch was passiert. Ja. Und ja, so, kurz munter dann. Wie hat denn jetzt deine Freundin darauf reagiert, nachdem sie das nun gesehen hat? Das ist ja noch was anderes, als wenn man ihr das theoretisch erzählt. Ja. Also sehr erschrocken natürlich, verständlicherweise sehr erschrocken. Also wir haben auch sehr viel geredet danach, ne, weil sie natürlich auch dann die Angst hatte, was ich am Anfang nicht verstanden habe, jetzt verstehe ich es aber besser, die Angst, dass das wieder passieren kann. Ja. Und diese Garantie kann ich ihr natürlich nicht geben. Ja. Ne. Und das Schlimme war, der Alltag ist dann so einigermaßen eingetreten, nach gut 1,5 Wochen kam der 2. Anfall. Oh. Ne. Nicht mehr ganz so schlimm wie der 1. Sie hat auch schon ein bisschen gefasst reagiert, sage ich mal. Ja. Aber dann war natürlich gleich das Problem wieder da. Ja. Und man hat sich dann aber wirklich zusammengesetzt und ich kann abschließend nur sagen, wirklich die Liebe trägt alles. Die Liebe trägt alles. Das ist ein schöner Satz. Ja. Das gefällt mir. Ich möchte wirklich allen draußen, die in einer ähnlichen Situation sind, einfach nur die Hoffnung geben und vielleicht erreiche ich auch die junge Frau noch und den jungen Mann, um die es gegangen ist gestern. Gebt wirklich die Hoffnung nicht auf, gebt euren Partner nicht auf. Die Liebe kann wirklich alles überstehen. Ja. Wie wirkst du denn jetzt der Angst? Deine Freundin hat ja auch eine Angst vor solchen Vorkommnissen. Ja. Wie wirkst du dieser Angst entgegen? Wie wirke ich diese Angst? Das ist eine gute Frage. Also das Einzige, was ich natürlich machen kann, Stresssituationen vermeiden, wenig Alkohol trinken, auf genügend Schlaf achten, meine Medikamente regelmäßig nehmen. Die Arzttermine habe ich jetzt noch engmaschiger gelegt. Sodass das Risiko minimiert wird, sagen wir so. Und das weiß sie dann auch und dann muss sie sich auch weniger Sorgen machen. Eben. Weil das ist, ich selber mache mir schon genug Sorgen um die Krankheit und das möchte ich jetzt dann von ihr schon fernhalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir beide blauäugig sind. Hast du für dich eine Erklärung oder hat dir ein Arzt erklärt, warum, wie das kommt, dass du 10 Jahre ohne Anfälle warst und jetzt in diesem Jahr kurz hintereinander die mehrere bekommen hast? Also im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es einfach der Serumspiegel von dem Medikament, was ich schon über 10 Jahre genommen habe, einfach zu niedrig war. Achso, am Ende. Also es war jetzt nicht meine Schuld in dem Sinn, nur das Medikament hat halt nicht mehr gewirkt. Also muss man das auch noch, neues, engmaschiger muss man das kontrollieren. Genau. Also er hat mich einfach auf ein neues jetzt umgestellt und jetzt gibt es keine Probleme mehr. Das heißt, jetzt hoffen wir, dass die nächsten 10 Jahre wieder nichts passiert. Ich hoffe, dass es mehr wie 10 Jahre sind. Hattest du eine Sekunde zwischendurch mal, als es passiert war, Angst, deine Freundin würde dich verlassen? Wo es passiert ist, in dem Moment merkt man das ja. Nee, das ist klar. Also kurz danach dann, meine ich. Ich hatte die Angst, ja. Ich hatte die Angst. Aber die ist ganz klar jetzt vom Tisch und deine Freundin hat gesagt, ich bleibe bei dir und ich stehe zu dir. Ja. Die Angst ist absolut vom Tisch. Ja. Was und auch wenn es verträumt klingt, aber ich kann den Satz nur noch mal wiederholen, die Liebe trägt wirklich alles. Dann gratuliere ich dir sehr herzlich zu deiner tollen Freundin. Dankeschön. Und wünsche dir, dass du wirklich jetzt viele Jahre oder am besten für immer anfallsfrei bist. Ja, und wünsche euch beiden viel Glück einfach. Dankeschön. Alles Gute. Alles Gute. Dankeschön, ja. Marcel. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, Thema morgen. Thema morgen, ein ernstes Thema. Das Thema heißt böse Frauen. Ich möchte mit euch über böse Frauen, über krasse Frauen sprechen. Über Frauen, die gewalttätig sind oder waren, die verlogen sind oder waren. Oder gerne auch über kriminelle Frauen. Gibt es solche Frauen in eurem Umfeld oder gab es solche Frauen? Habt ihr vielleicht unter solchen Frauen sogar gelitten? War vielleicht eure Mutter so, eure Oma, eure Tante, eure Partnerin, eure Schwester? So, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt morgen, über das Thema böse Frauen, dann meldet euch doch bitte per Mail schon mal an, domian@wdr.de, Stichwort böse Frauen. Oder ihr könnt morgen anrufen, wie immer, ab 0 Uhr, da sind die Leitungen ja geschaltet, oder gerne dann auch während der Sendung. Böse Frauen, unser Thema morgen. Bin gespannt auf eure Geschichten. Jetzt geht's weiter mit der Freien Themennacht, heute am Dienstag, und ich begrüße sehr herzlich den Kai, und Kai ist 37. Guten Morgen, Kai. Hallo, Jung. Hallo, Kai. Um was geht's? Ja, also ich rufe an, weil ich seit der Trennung von meiner Freundin ziemlich alleine bin. Wann habt ihr euch denn getrennt? Das war 2006. Oh, so lange schon her? Ja, ist jetzt schon beinahe 4 Jahre her. Ja, 4 Jahre, ne? Ja, lange Zeit, 10. Ja. Ja. Und wie lange warst du mit ihr vorher dann zusammen gewesen? Ja, wir waren so 10 Jahre zusammen. Oh ja, das ist wiederum auch eine lange Zeit. Ja, auch. Und du hast heute die Trennung noch nicht überwunden? Naja, also nicht wirklich, nee. Also ich habe auch in der ganzen Zeit seit der Trennung also auch eigentlich keine neuen Leute kennengelernt oder so. Also ich war eigentlich immer ziemlich alleine. Ja, bin ich jetzt auch noch. Also das ist ziemlich extrem eigentlich. Keine neuen Frauen kennengelernt? Nee, irgendwie nicht. Ja. Warum? Hast du dich bewusst so zurückgehalten? Ja, warum? Nee, also ich bin eigentlich kein Typ, der irgendwie kontaktscheu ist oder so. Mhm. Also ich sag mal so, die erste Zeit nach der Trennung, da hält man sich sowieso zurück, weil man ja irgendwie zu tun hat und so mit sich selber. Ja. Naja, und wenn man dann doch mal irgendwo hingeht, dann quatschen wir mal kurz und das war's eigentlich. Warum habt ihr euch denn getrennt im Jahre 2006? Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist eigentlich ziemlich schwierig zu erklären. Also von der Sache her würde ich es in erster Linie mal auf die Arbeit schieben. Also ich hatte ziemlich viel Arbeitsstress. Mhm. Was hast du gearbeitet? Ziemlich lange gearbeitet. Bei der Post war ich gewesen. Ja. Zusteller. Ja. Ja, also... Aber da hat man doch schon geregeltes Arbeitsleben, oder nicht so? Naja, also bei mir war das halt nicht so. Also ich hatte da... war eine feste Zustelltour gehabt, aber die Arbeitszeiten, die waren halt doch sehr lang und das ging dann immer bis in die Abendstunden und das wurde dann mit der Zeit, also das war nicht nur irgendwie jetzt mal so ein paar Monate, sondern das ging so wirklich über mehrere Jahre. Dennoch glaube ich nicht, dass man sich nur deshalb trennt. Da muss doch noch mehr gewesen sein. Ja, na, das ist ein Hauptgrund gewesen, denke ich mal. Also, hat sie das beklagt oder kritisiert? Ja, wir haben uns natürlich auch kaum noch gesehen. Also gar nicht so verstehen, Mensch. Wann bist du denn abends nach Hause gekommen, spätestens? Oh, ja, 21 Uhr. So. Zusteller heißt Briefträger, oder ja, was? Ja, genau, Briefzusteller. Echt, und so spät kommt man da nach Hause, unter Umständen? Ja, das war mitunter schon wirklich richtig spät gewesen, ja. Aber dann hattest du doch morgens oder vormittags sicher frei, oder nicht? Nee, also das ist ja so, dass man da früh anfängt, also das geht ja nicht. Also das war ein längerer Tag als ein 8-Stunden-Tag? Das war schon länger, ja. Also, aber Wochenenden, Sonntag war da frei? Sonntag, ja. Sonnabend aber auch nicht. Okay, was war sonst noch schief in der Beziehung? Eigentlich nichts. Also, wirklich nichts? Nee, wir haben zwar nicht zusammen gewohnt direkt, also sie hat ihre eigene Wohnung, ich auch. Und eigentlich fanden wir das wohl beide ganz gut. Also der Weg zum jeweils anderen war ja nicht so weit, also vielleicht 15 Kilometer oder so. Und dann hat sie sich von dir getrennt? Nee, ich habe Schluss gemacht. Du hast Schluss gemacht? Ja. Warum? Ja, weil mir allzu viel wurde. Also es wurde mir alles zu stressig. Das war extrem. Also sie war dann, kann man jetzt vielleicht auch mal sagen, also sie war dann auch schwanger gewesen und hatte Kind verloren. Mhm. Und das wurde dann alles irgendwie immer bunter. Also das war dann eigentlich nicht mehr auszuhalten. Und was war nicht mehr auszuhalten? Ja, also der ganze Stress wurde einfach zu viel. Was für ein Scheiß, dass sie, also sie war wahrscheinlich emotional da mitgenommen, dass sie das Kind verloren hatte. Mhm. Meinst du das oder was meinst du? Welchen Stress? Ja, also das war dann so die Spitze, kann man sagen. Aber das hatte sich vorher eigentlich schon angebahnt, also durch diesen Zeitmangel auch. Und wenn wir uns gesehen haben, war das halt nicht mehr so richtig in Ordnung alles. Also es wurde schon auch mal gestritten oder es gab Spannungen. Ja, ja. Auch klar. Wie hat sie denn reagiert, als du gesagt hast, wir machen Schluss? Ja, naja, ich war schon enttäuscht, also denke ich mal. War sie verzweifelt? Also hat man ihr zumindest nicht angemerkt. Und sie hat es dann so hingenommen und sie ist gegangen? Ja. Und da gab es auch keine Versuche ihrerseits, das doch wieder anzufangen oder dass man einen Neuanfang startet? Nee, also das hätte wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt auch nicht viel gebracht, weil sie selber hatte auch ziemlich starke Probleme auch mit ihrer eigenen Familie. Ihr Vater war schwer krank. Mhm. Sag mal, Kai, heute die Situation heute, also das liegt jetzt 4 Jahre zurück, die Situation heute, was würdest du sagen, was ist für dich heute das schlimmste Gefühl, dass sie nicht da ist, dass sie nicht mehr da ist oder grundsätzlich deine Einsamkeit? Also eigentlich eher, dass sie nicht mehr da ist, weil die Einsamkeit an sich, an die habe ich mich inzwischen schon gewöhnt. Also hast du auch so keinen Freundeskreis um dich herum? Nee, eben nicht. Also die Freunde, die habe ich irgendwie auch zeitgleich mit dieser Trennung auch alle verloren. Das heißt, du bist seit 4 Jahren ein ganz allein auf dich gestellter Mann? Ja. Du hast auch keine Familie mehr? Die sehe ich kaum. Also die haben auch alle ihr eigenes Leben. Und leben deine Eltern noch? Ja, beide. Und hast du mit denen denn Kontakt? Selten. Also nicht oft. Also ich. Bist du denn immer noch Briefzusteller? Nee, ich bin nicht mehr bei der Post. Was machst du jetzt? Ich bin arbeitslos. Ach so, das heißt, du hast ja viel Zeit. Ja. Und bist immer alleine? Ja, also das ist ganz verrückt. Irgendwie, Tag ein, Tag aus, alleine. Wochenende, Samstag, immer alleine. Ja, ist ziemlich nervig auch irgendwie. Und du bemühst dich auch gar nicht, Leute kennenzulernen? Doch schon, also ich würde schon ganz gerne wieder jemanden kennenlernen und so, aber erstmal gibt es nicht viele Möglichkeiten. Also ich wohne ja in Potsdam und hier ist irgendwie nicht viel, was man machen kann so richtig. Ja, und, aber gleich um die Ecke tobt der Bär. Meinst du jetzt Berlin? Ja, das meine ich. Ja, das ist immer so das Argument, was immer alle sagen, aber ich sag mal, in Berlin fühle ich mich nicht besonders heimisch, weil ich da so selten bin und eigentlich, wenn ich irgendwo hingehe, dann möchte ich auch möglichst einfach wieder nach Hause kommen. Verstehe, das ist natürlich ein Problem, ja. Ich kann mich auch an Zeiten hier in Potsdam erinnern, wo das mal alles noch ein bisschen besser war, also in den 90er Jahren oder so, da gab es mehr Möglichkeiten, irgendwo hinzugehen und jetzt ist hier irgendwie ja nicht mehr, sie ist wirklich total tot. Aber Kai... Es gibt immer Begründungen, aber es kann ja nicht so weitergehen. Du kannst ja nicht in deiner Wohnung sitzen, dich nur an die Vergangenheit erinnern, wie schön es war und es passiert nichts. Es muss ja richtig jetzt mal was in die Gänge kommen. Das ist schon wahr. Also es muss, ja, ich weiß, das ist einfach gesagt als getan. Aber es muss erstmal, was ich genauso wichtig finde wie eine Beziehung oder wenn nicht noch wichtiger, dass da zumindest vorsichtig so ein kleiner Freundeskreis aufgebaut wird. Hast du denn keine Interessen, keine sportlichen Interesse, dass du irgendwo in einen Verein gehen könntest? Irgendwas, wo einfach Menschen schon mal sind, wo man sich trifft. Nee, wie gesagt, also ich habe schon das Interesse, irgendwo hinzugehen, zum Beispiel in der Disco oder so, aber da sind immer keine Leute großartig, ist immer leer. Nee, also, deswegen meinte ich jetzt, Sport ist immer ein gutes Ja, Feld. Aber Sport liegt mir nicht besonders. Liegt also ich war nie ein besonders sportlicher kein Mensch. Hobby, auch kein Hobby, wo du auf andere Leute treffen könntest. Nee, also ich finde Hobbys auch irgendwie spießig. Ja gut, was heißt spießig, wenn es dich interessiert? Also wenn du jetzt gerne Fußball spielen würdest, gingst du in den Fußballverein und schon würdest du ein paar Jungs kennenlernen. Zack, so geht das. Ja, aber das Fußball liegt mir eigentlich auch eher fern. Also. Nee, ich meine es ja nur als Beispiel. Also ja. Die Frage ist wirklich, Kai, du kannst natürlich nicht jetzt die nächsten 30 Jahre dir die Wunden lecken. Und nur an vor 4 Jahren denken. Vermutlich ist die Sache mit dieser Frau gegessen. Die hat sich nie wieder bei dir gemeldet. Nee, also das ist vorbei. Das ist dann vorbei, ja. Das ist vorbei, da kann man auch nicht mehr anknüpfen. Da würdest du dich wahrscheinlich auch lächerlich machen, wenn du da anrufen würdest, oder? Ja, also das ist immer so, das kann man immer ja nicht irgendwie sagen. Also das ist ja auch oft situationsabhängig. Also wenn sie zum Beispiel, ich weiß ja nicht, was mit ihr so los ist. Also ich weiß auch nicht, wie ihre Beziehung ist, die sie wahrscheinlich hat. Also wenn da noch, weißt du, wie man das ganz schnell rauskriegt? Wenn du da noch Interesse hast, dann starte einfach einen Versuchsballon. Dann schreib ihr oder mail ihr oder wie immer ihr kommuniziert und dann wirst du sehen, wie sie reagiert. Wenn sie, also nur um die kleine Chance vielleicht beim Schopf zu packen, dass man da vielleicht nochmal anknüpfen könnte, mach einen kleinen Versuch. So, und wenn der misslingt, dann weißt du aber auch definitiv, dass du dir dieses Kapitel endgültig abschminken kannst. Wenn nicht, okay, dann kommt vielleicht was Neues in die Gänge. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht klappt, dann musst du nach vorne gucken, dann musst du was unternehmen. Bist du im Internet? Ja, selten. Also. Ja, aber du hast einen PC und du kannst im Internet... könnte ich machen. So, da gibt es auch eine schöne Möglichkeit, Leute kennenzulernen. Ich habe ein bisschen Ahnung, dass du ein bisschen träge bist. Nee, eigentlich nicht. Mag sein, dass das jetzt natürlich auch ein bisschen situationsbedingt sich eingefahren hat. Ja. Kann natürlich sein, aber... Eben. Es muss richtig was losgetreten werden jetzt. Damit du wieder ins Leben kommst. Ein bisschen, ich habe den Eindruck, dass du jetzt ein bisschen neben dem Leben stehst. Ja, also das wird so sein. Ja. Also bestimmt, ja. So, noch ein paar Strategien, was man so alles machen kann, um vielleicht auch Leute und Frauen kennenzulernen. Das möchte ich dir gerne im Hintergrund sagen lassen von meiner Psychologin. Ja, okay. Ja? Kai, okay. Die Psychologin heißt Sabine heute Nacht. Ja. Und die ruft dich gleich an. Und ich sage jetzt erstmal schöne Grüße nach Potsdam. Ja. Und wünsche dir wirklich viel Glück, dass jetzt im neuen Jahr viel passiert für dich. Ja, okay. Ja? Alles Gute. Ja, danke. Gerne, tschüss. Tschüss. Das war der Kai aus Potsdam. Hier ist der Andi, 48, guten Morgen. Morgen Jürgen. Morgen Andi. Mein Thema, 25 Jahre Tinnitus. Oh, weia. Seit gut 1,5-2 Jahren fängt das Ding an, mich also wirklich so langsam, aber sicher in den Wahnsinn zu treiben. Das können wir, die wir das nicht haben, ja gar nicht erahnen, was das heißt. 25 Jahre einen hohen Geräuschpegel, einen Piepston, ne, im Ohr zu haben. Ja. Immer, ne? Immer. Den hast du permanent. Ich habe also zwei sehr hohe Töne auf beiden Ohren gleichzeitig. Wenn man das 25 Jahre hat, kann man sich überhaupt noch vorstellen, kann man sich die Stille noch vorstellen? Nein. Nein. überhaupt nicht. Und das ist auch so mit das, was man anfängt, neben einigen anderen Dingen wirklich zu vermissen, wo man sich wirklich nachsehnt. Ne? Kann man mit Tinnitus, wenn man dieses Piepsgeräusch permanent im Ohr hat, kann man da einschlafen überhaupt? Es geht. Das Einschlafen ist also jetzt bei mir zum Beispiel weniger das Problem. Bei mir ist es also mehr so gelegen, dass ich, ich sag mal, unter Umständen 3, 4, 5 Mal in der Nacht wach werde. Mhm. Wenn es ganz extrem kommt, bin ich dann also derart wach, dass ich dann also teilweise 2 bis 3 Stunden durch die Wohnung eiere, mich vor den PC setze oder weiß der Geier was auch immer mache. Kannst du, obwohl du dieses Geräusch auch im Ohr hast, kannst du mich oder andere Leute auch ganz normal hören oder geht das einher mit einer Hörschwäche? Nee, das ist also bei mir zumindest ist es so, dass mein Gehör meinem Alter entsprechend also noch wirklich relativ gut eigentlich ist. Mhm. Aber du hast also den Pfeifton hast du also immer wieder dazwischen. Jetzt hast du gerade gesagt, seit 2 Jahren wird's immer schlimmer. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Zum einen hat, also wie gesagt, ich habe über 23 Jahre dieses Pfeifen eigentlich relativ in den Hintergrund drängen können, ohne mich da wirklich groß mit auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Wie gesagt, seit 1,5, 2 Jahren ist also subjektiv jetzt für mich der Geräuschpegel also gut um 200% lauter geworden. Kann ein Spezialist das eigentlich messen? Man kann zumindest die Höhe und die Lautstärke, die kann man feststellen. Ja. Die kann man wohl feststellen, aber alles andere im Prinzip eigentlich, weil, ich sag mal, für mich bezeichne ich den Tinnitus mittlerweile als unheilbare Krankheit. Wie entsteht eigentlich dieser Piepston im Ohr, weißt du das? Bitte? Wie entsteht? Mhm. Da sind sie sich noch nicht so wirklich 100% schlüssig. Also das Neueste, was ich jetzt weiß, weil logischerweise man sich natürlich versucht, überall an Informationen und allem dran zu kommen, dass an einer Uni in Jülich jemand wohl festgestellt hat, dass das durch eine, weil normalerweise das Gehirn verarbeitet asynchron Geräusche, die es aufnimmt. Ja. Und irgendwann, wenn es halt eben zum Beispiel still ist und das Gehirn kriegt das irgendwie nicht gebacken, dass Ruhe ist, fängt das Gehirn dann an, synchrone Impulse abzugeben. Mhm. Und die schlagen dann irgendwann so weit aus, dass du dann halt eben unter Pfeifen, Brummen, Klingen und weiß der Geier was. Fing das damals bei dir eigentlich so von heute auf morgen, von einer Minute auf die andere an? Das war so ein ganz langsamer, schleichender Prozess. Also ein schleichender Prozess, es fing allmählich an. Das fing allmählich an. Du hast dann irgendwann mal, ich sag mal so, wenn man zum Beispiel irgendwo aus einem Konzert oder wo rauskommt, hat man ja auch schon mal so ein Pfeifen in den Ohren. Mhm. Das, wie gesagt, da ich kein großer Konzertgänger oder Discogänger oder sowas, was auch immer war, aber ich sag mal so, ähnlich hat das bei mir dann ganz langsam, ganz leise im Hintergrund angefangen und hat sich dann, ich sag mal, gut bis zu dem heutigen Zeitpunkt derart gesteigert, dass es mich also heute wirklich mehr als belastet. Ja. Man sagt ja oft, dass Tinnitus auch ein Ausdruck von gestresst sein ist. Warst du damals in einer belasteten Lebenssituation? Sagen wir mal so, von meinen Jobs her, weil die waren eigentlich in der Regel immer recht stressig. Mhm. Das waren so, ich sag mal, 12, 14, 16 Stunden Jobs von Kühlhausbau über Fernfahrer und. Und das, denke ich mal, hat mit Sicherheit auch ein gutes Stück dabei. Ja, glaube ich auch. Was machst du heute beruflich? Ich sitze immer noch hinterm Lenker. Immer noch hinterm Lenker. Bist du gerade on Tour auf der Straße? Ja. Ah. Ja. Wo bist du? Ich stehe jetzt gerade irgendwo auf der 44. In welcher Nähe? In welcher Stadt? Dortmund. Dortmund. Wie ist die Straßensituation? Schneit es? Nö, hier noch nicht. Ah, noch nicht. Ist zwar relativ gefroren, aber Straßen sind bis jetzt noch befahrbar. Ja, vorhin hier in Köln hat es ein bisschen angefangen zu schneien. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es sich um 200% gesteigert hat. Kann man nichts machen? Kann man nichts unternehmen, um es wieder zu reduzieren? Sagen wir mal so, das, was für mich im Moment laut meinem Informationsstand das wirklich einzigst Greifbare ist diese neue Erfindung, sag ich mal, halt eben auch aus Jülich, das nennt sich Neurostimulator. Ja. Das ist ein Gerät, der wird individuell beim HNO auf den Tinnitus eingestellt, auf die Lautstärke, auf die Frequenz. Und das kriegt man ins Ohr, das Gerät? Und das trägst du wie ein MP3-Player. Ach so. Das wird aus nichts operiert oder ähnlichem, sondern ja. Du kriegst zwei kleine Knöpfe, wie halt beim MP3-Player, kannst du dir in die Ohren stecken. Hast du das Gerät schon? Nein. Aber planst du es dir zu kaufen, anzuschaffen? Ich denke mal, weil ich habe jetzt erstmal vor knapp 6 Wochen einen Antrag auf eine Reha gestellt, um halt eben auch ein bisschen mit meinem Kopf klarzukommen, weil die physischen und psychischen Auswirkungen bei mir mittlerweile doch recht massiv sind. Mhm. Kannst du überhaupt deinem Job, ich meine, das ist ja nun ein verantwortungsvoller Beruf, LKW-Fahrer, kannst du dem Beruf so nachgehen mit dieser permanenten Belastung? Ich versuche mein Bestes. Auf der anderen Seite, mir bleibt nichts anderes übrig, weil irgendwo muss man seine Brötchen... Du musst Geld verdienen, ich verstehe. Mhm. Also dieses Gerät ist schon eine Hoffnung für dich, dass du eine gewisse Erleichterung bekommst. Ja, weil die Studien, die da bisher veröffentlicht haben, scheinen also recht gut oder lesen sich sehr gut. Das, wie gesagt, das einzige Problem ist, da das halt eben im Moment auch von den Krankenkassen noch nicht richtig anerkannt ist, musst du das Ding selber bezahlen und der ganze Spaß kostet mal so locker 2.500 bis 3.000 Euro. Oh, das ist eine Menge Geld. Das ist eine richtig Menge Geld. Ja. Und die müssen natürlich auch erstmal wieder zusammen verdienen. Mhm. Aber dennoch planst du, wenn es irgendwie geht, dir so ein Ding anzuschaffen? Ja. Ja. Wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal, dass ich meinen Antrag auf die Reha durchkriege, um halt eben auch psychologische oder psychiatrische Hilfe zu bekommen. Ja. Weil bei einem normalen Psychologen oder Psychiater kommst du in Deutschland einfach nicht rein. Mhm. Das ist einfach nicht machbar. Du wirst da auf irgendeine Warteliste gesetzt, unter Umständen zwischen einem halben und ein Jahr Wartezeit. Das ist leider Gottes so, das stimmt wirklich. Das ist ein großes Problem. Das kann ich mir auch, ich sag mal, in meinem jetzigen Zustand, weil, wie gesagt, die psychischen Auswirkungen auch mittlerweile recht massiv geworden sind. Was sind das für psychische Auswirkungen? Normalerweise bin ich eigentlich ein relativ ruhiger und ausgeglichener Mensch. Mhm. Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich ein unheimliches Aggressionspotenzial entwickelt habe. Mhm. Teilweise schwank ich zwischen Aggression und Depression hin und her, dass ich dann wieder in so ein Loch falle und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Also das ist natürlich wirklich für deinen Beruf höchst heikel, ne? Absolut. Also Andi, dann wünsche ich dir, dass diese Reha-Maßnahme gut funktioniert für dich, dass sie erfolgreich ist. Und vor allem, dass ich erstmal genehmigt kriege. Dass sie genehmigt und dass sie dann erfolgreich natürlich ist und dass du die Kohle auch zusammen bekommst für das Gerät. Denn ich glaube, das wäre eine wahnsinnige Lebenserleichterung für dich, ne, wenn das reduziert würde. Definitiv. Ich meine, dass er nicht heilbar ist, das weiß man, zumindest zum heutigen Zeitpunkt. Ja. Nicht heilbar ist, weiß man, aber zumindest, dass ich ihn irgendwo wieder so auf den Stand von vor 2 Jahren. Wärst du schon froh, ne? Da wäre ich überglücklich. Ja. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, Andi. Wirklich. Danke. Alles Gute. Danke. Und ich wünsche dir eine gute Weiterfahrt jetzt. Komm gesund dahin, wo du hin musst. Werde ich schon schaffen. Alles Gute. Danke vielmals. Gerne. Tschüss. Tschüss. Hier ist Thomas. Thomas ist 44. Hallo Thomas. Ja, hallo, sehr gegrüßt, Domian. Hallo Thomas, weswegen rufst du mich an? Ja, ich bin auch so ein kleiner Nachzügler. Ich gucke auch regelmäßig die Sendung und finde das immer klasse. Da kriegt man doch immer sehr viele gute Tipps. Also danke an dir und dein Team. Vielen Dank. Und letzte Woche war ja eine Themennacht am Mittwoch, Geheimnis meines Lebens. Das Geheimnis meines Lebens, ja genau. Mhm. Und du hattest am Montag letzte Woche, wo du das erste Mal so darauf hingewiesen hast oder wo ich das zum ersten Mal gehört habe, mal gesagt, ja, was ist jetzt... Oder vielleicht gibt es da jemanden, der da irgendwie so ein verstecktes Kind hat oder ein geheimnisvolles Kind. Und da gedacht, Mensch, der meint dich. Und da hatte ich mich dann mal gemeldet. Das heißt, du hast ein heimliches Kind? Nicht nur eins, sondern sogar zwei. Da waren ja an dem Mittwoch ein paar dabei, die da so ein paar interessante Geschichten hatten. Ja. Und meine ist nun wieder noch ganz anders. Wie alt sind denn diese Kinder jetzt? Die sind jetzt 3 und 7. 3 und 7. Das sind heimliche Kinder. Ja. Vorab erstmal gefragt, bist du jetzt in einer Beziehung oder bist du verheiratet? Ich bin seit 4 Jahren geschieden. Ja. War damals logischerweise dann verheiratet, wo das alles war. Und hatte, ich verheiratet war, für eine sehr lange Zeit, also über 10 Jahre, ja, eine Geliebte, wenn man so will, mit der ich also die Kinder habe. Ach so. Und deine Frau, deine damalige Frau? Weiß nichts davon? Wusste nichts davon? Da wissen nur wir beiden Beteiligten davon. Die Frau, die Geliebte und du. Hast du diese Geliebte? Nein. Nur die Geliebte damals und ich. Mehr nicht. Ja, genau, das meinte ich. Mhm. Ja. Hast du heute noch Kontakt zu dieser Geliebten? Heute, ich habe noch regelmäßigen Kontakt, wobei das manchmal auch ein paar Wochen vergehen, bis man da wieder was hört und kriege auch mal das eine oder andere Bild mal zu sehen. Aber das heißt, du hast keinen regelmäßigen Kontakt zu deinen beiden Kindern? Nein, nicht zu unseren Kindern, nein, weil sie auch in der Zeit, wo sie meine Geliebte war, hat sie dann auch geheiratet und lebt letztendlich in einer Familie. Und denkt ihr Mann, das seien seine Kinder? Richtig, ja. Ach du lieber Gott. Das ist aber heftig. Das ist aber was für eine Lüge. Was für eine fulminante Lüge. Naja, ich würde das nicht als Lüge, ich würde das schon als Geheimnis zeichnen, weil, ja. Aber ja, das ist schon auch eine Lüge dem Mann gegenüber. Das ist schon sehr schlimm, finde ich, was sie ihrem Ehemann antut. Haben die auch gemeinsam auch noch ein Kind bekommen? Nee, die haben die beiden nur. Nur die beiden Kinder und der Mann geht hundertprozentig davon aus, das sind seine Kinder, aber es sind deine Kinder. Richtig, ja. Ich habe damals sie hat mir den Wunsch gegenüber mal geäußert, weil, also ich hatte auch aus der Ehe zwei Kinder und sie wollte halt auch immer Kinder haben und irgendwann hat sie halt den Wunsch geäußert, ach, die würde das doch gern von mir haben und dann hat sie Gedanken an mich und hin und her und Aber wie wahnsinnig auch von dir, wenn du schon eine geheime Geliebte hast, dich dann darauf einzulassen, mit dieser Geliebten bewusst und gezielt auch noch zwei Kinder zu zeugen. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ja, wahrscheinlich zu wenig, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal machen wird. Also ich habe es unter dem Aspekt gedacht, sie hat mir viel geholfen damals in meiner Beziehung und das war vielleicht für mich einfach so eine Art Hilfestellung oder zu sagen, okay, ich erfülle den Wunsch, wenn du das gern hättest. Ja, aber da kommen ja immer zwei Menschen, zwei Lebewesen ins Spiel. Das ist ja nicht einfach, man wäscht eine Hand, wäscht die andere. So einfach ist das ja nicht. Wieso? Ja, wobei, das hast du ja auch, wenn heute da ein Paar ist, die keine Kinder kriegen und die gehen jetzt halt irgendwo hin und besorgen sich, ich weiß nicht was, bei einer Samenbank oder suchen dann ist das ja auch, ich denke mal, so unter dem Aspekt habe ich das, glaube ich, gesehen. Ja. Warum seid ihr beiden denn nicht richtig wirklich zusammengekommen, du und deine Geliebte? Ja, weil wir halt auf der einen Ebene halt uns irgendwo schon super verstanden haben, aber so, sage ich mal, war das jetzt nicht so die Frau fürs Leben, ja. Achso, das war mehr so eine Erotik-Sex-Beziehung? Richtig, ja. Also jeden hat irgendwie was damals in seinen Beziehungen gefehlt. Sie war halt damals nicht verheiratet, ich war damals schon verheiratet und auf so einer Ebene. Aber es passiert nicht, dass ihr jetzt auch noch ab und zu mal, wenn auch selten, Sex habt? Nein, ich hatte damals darum, das waren halt viele Sachen, die nicht so richtig funktioniert haben und ich wollte auch nicht, soll ich sagen, wo ich gemerkt habe, dass in der Ehe funktioniert nicht und ich habe damals den Schritt gemacht, mich von meiner Frau damals zu trennen, habe da eigentlich auch noch ein bisschen gewartet, bis die Kinder teilweise ein bisschen älter waren, weil ich immer dachte, wenn die zu klein sind, ist das auch nicht gut. Also die Kinder, die du mit deiner Frau hast? Richtig, ja. Die sind heute wie alt? Die sind heute 15 und 18. Ja. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, da musst du jetzt mal was ändern in deinem Leben und wollte dann auch nicht, dass sie jetzt so, sage ich mal, als Ersatz dafür hält, also die Geliebte, und habe dann eigentlich letztendlich ja fast parallel alles so dann abgebrochen. Und hast auch jetzt im Moment keine neue Beziehung? Ich habe dann schneller, als ich eigentlich wollte, weil damals wollte ich eigentlich nur noch für mich alleine und erstmal so zu mir finden und so irgendwie alles auf Reihe kriegen und alles überdenken. Und irgendwie, hätte ich damals auch nicht gedacht, dass es dann wusch einmal relativ schnell geht oder einfach nur erwischt mit Amorspfeil. Das heißt, du hast heute wieder eine Frau? Ich habe heute wieder, also ich bin nicht verheiratet, aber ich habe heute wieder eine Frau, ja. Und das ist eigentlich eine wunderbare, superschöne Beziehung, ja. Die aber auch nichts von den beiden Kindern weiß? Nein. Hast du ein schlechtes Gewissen? Einerseits, nee, eigentlich nicht. Hat die Frau, die Geliebte, ein schlechtes Gewissen? Weißt du das? Ja, weiß ich nicht. Glaube ich nicht, nein. Weil sie wollte das eigentlich, sie hat das damals Ich verstehe das überhaupt nicht. Die müsste platzen vor schlechtem Gewissen, weil sie permanent ihrem Mann etwas vorlügt. Ich verstehe nicht, dass ihr das alles so locker hinnimmt. Sie gaukelt ihrem Mann vor, dass das seine Kinder seien. Das sind nicht seine Kinder. Und sie gaukelt ihren Kindern vor, dass das ihr Vater ist. Aber es ist nicht ihr Vater. Die Kinder werden älter. Ja. Wie wird es sein, wenn die Kinder mal älter werden? Weißt du, ob sie irgendwann den Kindern sagen wird, was da los ist? Das weiß ich nicht, nein. Und das ist auch darum, ihr hattet ja öfter schon mal Gespräche, wo auch die welche angerufen haben und da auch, ich erinnere mich, glaube ich, das war auch letzte Woche in der Themennacht da, wo die eine Frau sagt, ja, die hat das Kind zur Adoption freigegeben und ja, dann genau, als Eltern, ja. Die wollte damit nichts zu tun haben. Mhm. Ja, also darum, die älter die halt werden und da überlegt man halt schon oder denkt halt mal bei dem einen oder anderen halt drüber nach oder wenn jetzt halt irgendwie so Sachen sind, wie jetzt, was ich bei dem einen Einschulung war, man kriegt ja mal ein Foto zu sehen und ja, dann ist das halt irgendwo so ein komisches Gefühl, ja. Könnte mir auch vorstellen, an deiner Stelle, dass du auch Sehnsucht nach deinen Kindern hast, die näher kennenzulernen, öfter mit denen zusammen sein zu können. Ja gut, das verstärkt sich vielleicht auch dadurch, dass man jetzt nach der Scheidung, dass ich ja auch nur unregelmäßigen Kontakt zu meinen richtigen Kindern oder von denen jeder weiß habe. Und klar, da hat man dann auch Sehnsucht, weil da hat man halt nicht mehr so oft den Kontakt wie so, wenn man halt ja, immer zusammen war als Familie, klar, logisch, ja. Erzählst du jetzt nach so vielen Jahren zum allerersten Mal einem anderen Menschen davon? Ja. Ist auch ein komisches Gefühl wahrscheinlich, oder? Richtig, ja. Ja. Das ist wirklich ein großes Geheimnis in deinem Leben. Richtig, ja. Wie planst du damit weiter umzugehen? Soll es weiter ein großes Geheimnis bleiben? Ich denke mal, dass das auch vielleicht eine Sache ist, die ich dann zusammen entscheiden würde. Oder ich meine, wenn ich das Bedürfnis hätte, würde ich vielleicht an die ehemalige Geliebte rantragen. Mhm. Oder genauso andersrum, denke ich mal, sie auch. Ja, so wenn, dann muss man das so machen, ja. Wenn überhaupt, ja. Und man kann natürlich auch sagen, wenn das eine glückliche Familie ist und die Kinder es da gut haben, vielleicht soll es auch auf immer ein Geheimnis bleiben, ich weiß es nicht. Ja. Also ich hatte damals nur auch, wo das erste Kind zur Welt kam und die ersten Fotos gesehen habe, also ich habe immer nur was gedacht, auf Weiher und Backe, das sieht doch jeder. Das von mir. Ja, und gut, irgendwo war ich am Anfang auch ein bisschen verwundert, dass das so funktioniert, aber irgendwie. Also ja. Es ist schon grundsätzlich Wahnsinn, wenn man sich auf sowas einlässt, finde ich. Aber das sollte man nicht tun, finde ich. Aber nun ist es passiert. Man kann jetzt die Zeit nicht zurückdrehen. Weil man immer einkalkulieren muss, da sind neue Menschen kommen da ins Spiel und die haben ein Recht auf ihre Gefühle, auf ihre Wahrheit und so weiter. Da kann man nicht so leichtfertig mit umgehen. Ja, unter dem Aspekt ist richtig, aber wie gesagt, ich habe dann immer so das im Kopf, wo ich sage, wenn was weiß ich, da Leihmütter sind oder wie auch immer, ja, du hast das gerade auch gesagt. Nie erfahren, ja. Ja, ja. Die werden das dann auch nie erfahren oder ich weiß nicht, wie viele Menschen rumlaufen auf unserem Planeten, die eigentlich gar nicht so richtig wissen, wo sie her sind. Mit Sicherheit. Mhm. Thomas, ich danke dir für das Vertrauen, dass du mir das erzählt hast. Und wünsche, dass sich die Dinge, wie auch immer, irgendwann fügen werden oder dass sie gut laufen für alle Beteiligten, wie das auch dann immer aussehen mag. Und ja, darum, das ist halt so die Befürchtung, wenn ich jetzt heute sage, das würde mal irgendwann rauskommen, ich sage so, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so eine Beziehung leben kann, wie ich es jetzt gerade habe, also darin bin ich wirklich überglücklich. Und auch, dass das so, ja, man kann sowas halt nicht bestellen, das ist halt dann mit einmal da und dann kommt und passiert und da habe ich halt nur ein bisschen Angst davor, dass das vielleicht zerstören soll, ich weiß es nicht, aber da denke ich auch wieder, wie heute schon Vorredner war, wenn man sich wirklich liebt, dann muss das vielleicht auch sowas. Genau. Immerhin hast du ja diese Kinder nicht gezeugt, während du mit deiner jetzigen Freundin zusammen bist, das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Thomas, ich wünsche dir alles Gute und mach sowas nie wieder. Alles Gute. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Mach weiter so. Ciao. Danke, tschüss. 1.48 Uhr haben wir und ich möchte euch nochmal hinweisen auf unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt böse Frauen und demzufolge möchte ich gerne mit euch über Frauen reden, die wirklich hart drauf sind. Frauen, die schlagen, Frauen, die gewalttätig sind, Frauen, die hinterlistig sind, die kriminell sind. Gibt es solche Frauen in eurer Umgebung oder gab es sie? Habt ihr eventuell unter solchen Frauen gelitten oder leidet noch unter solchen Frauen? Wenn dem so sein sollte, dann meldet euch doch bitte per Mail schon mal unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an und auch natürlich sehr gerne während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Thema böse Frauen, unser Thema. Morgen. Hier ist Laila, 21. Guten Morgen, Laila. Hallo, Domian. Hallo, Laila. So, wir beide sind dran. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ehrlich gesagt. Na, du hast ein Thema gehabt, ne, weswegen du anrufst. Sag das mal. Ja, ich habe, ehrlich gesagt, das sind Themen. Das erste Thema ist mein Verlobter. Ich habe nicht verstanden, du hast was für ein Thema? Das erste Thema ist mein Verlobter. Das erste Thema ist der Verlobte. Genau, ich hab's. Also es passt ihm vieles nicht, was ich mache. Ich pflege seit 2 Jahren meine Mutter. Mhm. Und wenn ich irgendwas mache, sagen wir mal, ich gebe ihr die Tabletten heute nicht oder ich putze dir die Zähne mal nicht, dann er wird handgreiflich und sagt zu mir, ja, ich will sie umbringen. Du musst ein bisschen deutlicher sprechen. Ich verstehe es so schlecht. Also wenn du die Tabletten nicht gibst oder wenn du ihr die Zähne nicht putzt, ja, dann sagt die Mutter, du willst sie umbringen. Nee, mein Mann sagt das, also mein Verlobter. Ach, der Verlobte sagt dann, du würdest die Mutter umbringen wollen. Ja, ich weiß aber nicht warum. Also er kritisiert nicht, dass du dich so sehr viel um die Mutter kümmerst, sondern er hält dich sogar an, dass du dich noch mehr um sie kümmern sollst. Ja, und ich sag mal so, er sagt dann zu meiner Schwester auch, wo wir uns gestritten haben vorgestern. Und ich habe die Tabletten aber vergessen. Und da sagt er zu meiner Schwester, habe ich dir doch gesagt, sie hat meine Mutter auf dem Gewissen. Wie lebt ihr denn? Lebt ihr alle in einem Haus? Wir leben alle in einem Haus, ja. Ja. Und welche Erkrankung hat deine Mutter? Sie hat leider Schlaganfall. Und dann, wo das alles passiert ist, war sie im Koma und dann in den Reha. Und ich sag mal, dann waren seine Geschwister da. Aber keiner von seinen Geschwistern hat gesagt, ich passe auf meine Mutter auf. Ach, das ist gar nicht deine Mutter. Nein, das ist nicht meine Mutter, das ist es ja. Ach, das ist seine Mutter? Ja. Entschuldige, ich habe das nicht so richtig verstanden, gerade akustisch. Ach, das verstehe ich. Es ist seine Mutter und du pflegst seine Mutter. Genau, ich habe mit 19 sie angefangen zu pflegen. Ja. Ich habe auf alles geschissen, sage ich mal auf Deutsch gut gesagt. Ja. Und wo sie dann in Reha kam, hat keiner von seinen Geschwistern gesagt, ich pflege Mutter. Ah. Ich war diejenige. Ah, ja. Und ich muss von seinen Geschwistern mir auch anhören. Hier, du lebst auf den Kosten von meinem Bruder. Mhm. Du bist so und so. Mhm. Ich muss mir so viele Sachen anhören. In Wirklichkeit ist mein Mann kein böser Mensch. Das ist er nicht. Ja. Du kannst demzufolge dann keinem Beruf nachgehen. Wie bitte? Du bist nicht berufstätig. Nein, bin ich nicht. Also, du musst dich den ganzen Tag um die Mutter kümmern. Genau, ich konnte sie zwar, habe ich das mit der AOK auch besprochen, da bin ich nebenbei mal kurz auch arbeiten dann für 1-2 Stunden, weil das mir zu viel wurde, ich brauchte Ablenkung. Ja. Dann bin ich arbeiten gegangen, habe die Wohnung gemacht, habe gekocht, habe sie gepflegt, alles mit meiner 21 Jahre alt und da muss ich mir sowas anhören. Ja. Liegt die Mutter immer im Bett? Nee, sie liegt nicht im Bett. Ich bringe sie von Bett zum Wohnzimmer, dann bringe ich sie zu duschen. Sie kann alleine nicht gehen. Sie kann alleine nicht gehen, aber du musst sie dann stützen und ihr behilflich sein. Genau, das muss ich alles machen. Ist sie geistig noch ganz klar? Ja, nein, das ist schwierig. Das ist schwierig. Mhm. Genau, mal weiß sie was, mal weiß sie nichts. Mhm. Kann sie sprechen? Sie kann leider nicht mehr sprechen. Ja. Wenn dein Verlobter dich kritisiert, dass du dich da nicht ordentlich... Aber du kannst mir versichern, dass du dich schon richtig um die kranke Frau kümmerst. Ich kümmere mich sehr um sie, wenn ich sehe, wie die Geschwister von ihnen sehe. Ich kümmere mich liebevoll, wie meine eigene Mutter um sie. Was sagt er denn? Schimpft er? Oder was? Er beschimpft mich, zum Beispiel, es gab mal vor 1,5 Jahren war das. Ich bin mir nicht mehr sicher, da habe ich Essen für sie gemacht. Und er sagt, was hast du gemacht? Essen. Essen, ja. Das ist schon lange her, so 1,5 Jahre. Also nicht das Essen natürlich, also wo das Fall passiert ist. Und es war warm und er meinte so zu mir, ob ich ein Messer bringen kann, Hähnchen für seine Mutter schneiden kann. Und ich habe gesagt, kannst du es bitte nicht selber machen? Es ist warm, ich koche gerade hier, ich bin noch nicht fertig, es ist zu viel. Ja, dann ist er hoch auf Bonbon und war gewalttätig, hat meine Haare hin und her gezogen, hat mich geschlagen. Ach so, er wird auch gewalttätig? Ja. Er schlägt dich? Das ist mir zu viel, ich weiß nicht was. Ich liebe diesen Mann, eigentlich ist er gar nicht so böse. Er ist nicht so. Wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind jetzt fast 3 Jahre zusammen. Und ihr wollt heiraten? Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wie oft schlägt er dich? Es kommt ehrlich gesagt mal alle 3 Monate einmal vor. Ja. Oder einmal in der Woche, je nachdem, wie ich halt kurzbussig bin. Wenn er irgendwas sagt und ich frech bin, dann sagt er zu mir, warum ich respektlos bin. Mhm. Da meintest du, ich kann keinem Mann Respekt geben, wenn ich auch nichts kriege. Ich guck mal, ich sag zu ihm, guck mal, was ich für dich hier mache. Ja, klar. Sicher, du pflegst deine Mutter. Du hast dein Leben ja quasi in den Dienst der Familie gestellt, in den Dienst seiner Familie gestellt. Ja, das, wie alle sagen zu mir, meine Freunde, meine Familie sagt, du bist doof. Mhm. Ich kann mit niemandem reden. Gibt es denn zwischen dir und deinem Verlobten neben all diesen Problemen auch noch schöne Momente? Selten. Wir haben gar nichts mehr miteinander. Ihr schlaft auch nicht mehr miteinander? Das klappt auch nicht mehr. Das klingt aber sehr ernst, leider. Ja, das Problem ist, wenn die Mutter hier ist und ich sage, kannst du mal mich bitte deine Schwester anrufen? Sie soll bitte herkommen, auf deine Mutter aufpassen. Mhm. Es nimmt mich mit. Dein Verlobter arbeitet? Der arbeitet. Der ist tagsüber weg. Also, ich finde, das klingt sehr bedrohlich und bedrückend. Da ist dein Verlobter, du pflegst seine Mutter, die so schwer krank ist. Er schlägt dich und ist aggressiv. Und zwischen euch gibt es keine schönen Momente mehr. Das sieht nicht nach einer Zukunft aus für euch beide. Er ist eigentlich nicht so. Ich frage mich, wer ihm sowas auf den Kopf setzt, weil ich sag mal so. Ja, aber er zeigt sich jetzt dir so, also ist er auch so. Das ist leider so. Meine Geschwister alle. Wenn ich mit meiner Schwester rede, sie sagt, ja, siehst du nicht den Jungen, der ist, guck mal, was er alles hat, er hat alles verloren. Ich sag, ja, aber ich pflege sie, ich möchte auch was haben. Mhm. Er kommt von der Arbeit, es gibt Samstag, Sonntag. Was machen wir? Wir sitzen noch vom Fernsehen. Das ist doch kein Leben für mich. Nein, das ist kein Leben. Was ist da eigentlich geplant? Wann wollt ihr denn heiraten? Es war eigentlich geplant nächstes Jahr. Nächstes Jahr war geplant. Mhm. Also 2011. Mhm. Und ich habe eigentlich auch gesagt, ich muss mir therapeutische Hilfe suchen. Und er fragt mich immer, wieso. Ich habe gesagt, ich kann mit so vielen Sachen nicht leben. Und er sagt, ach, das brauchst du sowas doch nicht. Liebst du ihn denn noch? Mal ja, mal nein. Das ist so bei mir gehen und kommen. Mhm. Wann liebst du ihn denn noch? Wenn ich jetzt zum Beispiel ihn ansehe, egal wie viel Hass im Moment, wie viel Hass ich für ihn erfinde, ich liebe diesen Menschen, weil ich dann im Nachhinein überlege, was hat er alles für mich damals getan, weil ich war nicht gerade artig. War ich nicht. Ich habe Drogen genommen, er hat mich überall rausgenommen. Ach so, das heißt, er hat dir auch schon sehr zur Seite gestanden. Genau. Dennoch finde ich leider, auch wenn er das gemacht hat, das wollen wir ihm hoch anrechnen, darf er sich dir gegenüber so nicht verhalten, finde ich. Vor allen Dingen, was du da alles auch leistest. Das geht nicht. Das haben meine Freunde auch alle zu mir gesagt. Die haben gesagt, du, das kannst du nicht machen. Aber ich sage zu denen auch, er ist eigentlich nicht so ein Mensch. Denkst du denn darüber nach, dich von ihm ganz zu trennen? Ich habe Angst. Vor was? Wie er damit mit der Situation klarkommen wird. Und ich habe Angst, ihn zu verlieren. Das ist mein größter Angst. Ich kann mich nicht entscheiden. Du würdest, ja, wenn du dich trennst, dann verlierst du ihn. Ja, so, das ist die Logik, ja. Das ist ja mein Problem. Ich kann mich nicht entscheiden. Dann geht es dir noch nicht schlecht genug. Ja. Sag ich mal ganz provokativ jetzt. Das, was du mir schilderst, ist alles, was du, wie du es schilderst, ist alles bedrückend. Also es ist verletzt. Es gibt Situationen, Tage, wo ich mal wo seine Mutter, glaube ich, in Koma war, gab es mal einen Tag da, wo er mich mal allgemein geschlagen hat. Mhm. Da kann ich es aber verstehen, die Mutter kommt in Koma, er hat keinen Ausweg mehr. Da war ganz komplett weg. Ja. Ich war mit Medikamenten gestoppt und ich habe mich dann mit Medikamenten gestoppt. Ich wollte mich nur umbringen. Ich war dann 3 Tage im Bett, ich bin nicht aufgestanden. Mhm. Ich habe immer so eine Schwierigkeit mit Verstehen, mit dem Schlagen. Auch wenn die Situation in der Familie da so angespannt war, habe ich da auch kein Verständnis für, dass er dich dann schlägt. Der hat Respekt vor dir zu haben. Du bist eine Frau, du bist seine Frau, du bist seine Verlobte. Er muss sich mit Achtung verhalten, betreuen und sich dir gegenüber so zeigen. Also ich bin sehr skeptisch leider, was die Zukunft anbelangt. Du musst eine Entscheidung treffen. Oder du musst ja zumindest für die nächste Zeit noch eine neutrale Gesprächsperson suchen, um das zu beraten. Ich meine, du hast ja hier jetzt schon mal angerufen. Ja. Ich würde auch äußerst vorsichtig sein, so in die Ehe zu gehen. Bist du erstmal in der Ehe, ist es noch komplizierter, da rauszukommen. Ja, das hat meine Freundin auch gesagt, wenn du erstmal in eine Ehe eingehst, dann gehörst du nicht genau, ganz. Genau. Dann ist das schon zu spät. Ja. Also lass dir das ein Warnschuss sein, auch wenn die Freundin und die Familie das so sagen. Die sind ja noch viel näher dran, als ich es bin. Und wenn die das auch alle so sagen, dann denke darüber nach, ob das dein Weg ist. Und wenn es auch schmerzlich ist für dich, ob du nicht vielleicht doch einen ganz anderen Weg einschlagen möchtest und aus der Familie rausgehst. Ich werde dir jetzt nochmal meine Psychologin geben. Das wäre mir sehr recht. Dann könnt ihr nochmal in Ruhe beraten, was du auch für dich tun könntest, damit du ein bisschen stabiler wirst. Ja. Ja, liebe Leila. Dann legst du bitte auf und Sabine ruft dich gleich an. Okay, alles klar. Vielen alles Dank. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Michael Ochs und morgen nochmal der Hinweis heißt unser Thema böse Frauen. Ich möchte mit euch über gewalttätige, verlogene oder kriminelle Frauen sprechen aus eurem Umfeld. Welche Erfahrungen habt ihr mit solchen Frauen gemacht oder welche Erfahrungen macht ihr vielleicht sogar gerade mit solchen Frauen? Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer Nummer 0800 220 5050 oder dann auch ab 1 während der Sendung.